Die ausländischen und regionalen Organisationen würdigten den unbeugsamen revolutionären Kämpfer Herrn Kim Hyong-ji, der für die Unabhängigkeit Koreas und die Freiheit und Befreiung des Volkes sein wertvolles Leben einsetzte. In den Beiträgen auf Internet-Homepages des Nationalen Sozialideologie-Studienkomitees der Demokratischen Republik Kongo, des nigerianischen Nationalen Kim-Jong-Ismus-Studienkomitees und des Internationalen Vereins der Sozialideologie und Songun-Politik-Studiengesellschaften in Osteuropa und Zentralasien im Beitrag auf Bildung des chinesischen Nationalen Kim-Jong-Ismus-Studienkomitees und in der gemeinsamen Erklärung des Schweizerischen Vorbereitungskomitees für den Kongress zur Lobpreisung der großen Menschen von Pekdusan 2017, des Schweizerischen Vorbereitungskomitees für die Feierlichkeiten zum 105. Geburtstag von Präsidenten Kim Il-sung, des Schweizerischen Korea-Komitees und der Schweizerischen Sozialideologie-Studiengruppe wurde hervorgehoben, dass die Nationale Liga Koreas, die Kim Hyong-ji gebildet hatte, bei der Umwandlung der anti-japanischen nationalen Befreiungsbewegung Koreas von der nationalistischen Bewegung in die proletarische Revolution und beim Zusammenschluss der Unabhängigkeitsbewegung große Rolle gespielt hatte. Weiter wurde betont, dass das koreanische Volk das weitreichende Ziel vom Herrn Kim Hyong-ji und das Ideal der Nationalen Liga Koreas zu Anti-Imperialismus und Souveränität und zum großen Zusammenschluss der Nation für das edle ideologische und geistige Erbe der Revolution hält und den Aufbau des starken sozialistischen Landes, die Sache für die Wiedervereinigung des Vaterlandes und für Souveränität in der Welt kräftig beschleunigt.